Sofort kam mir der Gedanke, dass das Grünzeug Gras oder Gebüsch war. Die große Glasscheibe, die Fensterfront einer Bank und dass ich, beziehungsweise Brenda, auf dem Gehsteig vor dieser an einer stark befahrenen Straße gelegenen Bank stehe. Es blieb nur ein etwas unsicheres Gefühl zurück, dass dieser Verkehr zwar dicht, aber irgendwie zu leicht für Autos war. Da mir jedoch nichts einfiel, was es sonst hätte sein können, blieb ich bei meiner Lösung. Tatsächlich war Brenda in der Obst- und Gemüseabteilung eines Supermarkts gewesen. Wenn man das meiner Lösung gegenüberstellt, Gehsteig an einer stark befahrenen Straße vor einer Bank mit Rasenstreifen, schneide ich nicht sehr gut ab. Wäre ich aber einfach bei meinen flüchtigen Eindrücken geblieben, nämlich Grünzeug, großes Fenster und dichter Verkehr, der aber für Autos zu leicht ist, weil es sich um Einkaufswagen handelte, hätte ich einen Volltreffer gelandet. Nebenbei, als Brenda von ihrem Ausflug zurückkam und die Treppe zu unserem Gebäude hinaufstieg, rief ihr einer der Teilnehmer schon von weitem zu: »Obst- und Gemüseabteilung im Supermarkt!« Als man ihn fragte, wie er das wissen könne, winkte er lachend ab und sagte: »Oh, meine Mutter war gut in solchen Sachen!« Mein eigenes Vorgehen enthält einen sehr verbreiteten Fehler. So verbreitet, dass Patoff ihn zum Ansatzpunkt für eine Verbesserung der Trefferquote, das heißt für ein regelrechtes Training, nahm. Der springende Punkt ist, dass man die kurz aufflackernden echten Intuitionen aus dem Strom interpretierenden Geplappers herauspickt. Ich erzähle dir dies auch deshalb, weil ich die Frage anschließen möchte: Machen wir es nicht ständig so, dass wir unsere intuitiven Geistesblitze weitgehend ignorieren und uns einfach an unsere eingeübten Deutungsmechanismen halten? Und wie könnten wir ein besseres Wahrnehmen unserer Intuitionen trainieren? Indem wir durch das unentwegte Plappern in unserem Kopf hindurch zu lauschen lernen, also durch eine Übungsform wie die Achtsamkeitspraxis. Jan und Dunn sagen weiterhin: Wenn die experimentellen Resultate von der Wissenschaft ernst genommen werden, und daran führt jetzt kein Weg mehr vorbei, müssen sich die Wissenschaftler zu einer vollkommen neuen Sicht der Beziehung zwischen Bewusstsein und physischer Welt bequemen. Und in dieser neuen Sicht würde Bewusstsein die Hauptrolle für die Definition der materiellen Wirklichkeit spielen. Hier bahnt sich eine wissenschaftliche Revolution an, die mindestens so umwälzend ist wie die Relativitäts- oder die Quantenrevolution oder irgendeine andere wissenschaftliche Revolution seit Kopernikus. Um einen ersten Schritt in diese Richtung zu tun, greifen Jan und dann Niels Bohrs Prinzip der Komplementarität auf, das ich im 15. Brief erwähnt habe. Bohr sagte: Die Wellennatur und die Teilchennatur des Elektrons seien komplementär. Damit meinte er, dass beide für eine vollständige Beschreibung des Elektrons notwendig sind, aber nicht gleichzeitig verwirklicht sein können. Um ein vollständiges Bild des Bewusstseins zu gewinnen, so Jan und dann, muss man ein vergleichbares Komplementaritätsprinzip anwenden. Wir sind es gewohnt, den Geist unter dem Gesichtspunkt seines Teilchencharakters zu betrachten. Jeder von uns besitzt einen Geist, der seinen Ort irgendwo im Körper hat. Aber er muss daneben auch Wellencharakter haben, muss in Raum und Zeit interagieren. So haben Jan und Dunn eine faszinierende Quantentheorie des Bewusstseins entwickelt, in strenger Analogie zur Quantentheorie der Materie. Wenn du dir einmal überlegst, wie diese Teilchenfeldtheorie des Bewusstseins mit dem zusammenhängt, was wir hier Achtsamkeit Gewahrsein genannt haben, wirst du vielleicht auf eine Übereinstimmung stoßen, und ich glaube, dass sie wichtig ist. Jan und Dunn entwickelten ihre Quantentheorie des Geistes sehr umsichtig. Sie achten darauf, sich innerhalb der Grenzen dessen zu bewegen, was auch für den strengsten wissenschaftlichen Kritiker akzeptabel bleibt. Das ist der ungeheure Wert und die große Bedeutung der Peer-Arbeit. Aber wie die Theorie von Geist und Materie auch letztlich aussehen mag, außer Frage steht offenbar, dass wir irgendeine Beziehung zwischen Bewusstsein und der sogenannten stofflichen Welt annehmen müssen. Anscheinend mag sich die Natur einfach nicht in die Kästchen quetschen lassen, in denen wir sie ständig einzufangen versuchen. Ist Materie teilchenartig? Ja. Aber sie ist auch wellenartig. Ist Geist teilchenartig? Ja, aber er ist auch wellenartig. Ist Raum leer? Ja, aber er ist auch voll. Und wird die Naivität, mit der wir an unsere Projektionen glauben, jemals enden? Ja, aber sie wird auch weitergehen. Die sorgfältig durchgeführten Experimente der Peer-Gruppe und anderer Forscher sprechen ziemlich eindeutig für das Ergebnis, zu dem wir in den letzten Briefen gelangt sind. Das Gewahrsein, Energie, Fühlen, den gesamten Raum erfüllt. Wir sind geradezu zwangsläufig zu diesem Ergebnis gelangt, indem wir die Physiker über die Materie befragten und Carl Gustav Jung über die individuelle Psyche. Dort stießen wir auf Synchronizität und die Weltseele, auf den Unus Mundus, der grundlegender ist als Psyche und Materie. Jetzt haben wir greifbare Anhaltspunkte dafür in der Welt unserer realen Erfahrung. In den folgenden Briefen möchte ich uns aus diesem allumfangenden, alles durchdringenden Gewahrsein-Fühlen wieder herausheben, zurück in die gewöhnliche Welt der Dinge, sofern du sie nach allem, was wir bisher betrachtet und erörtert haben, noch gewöhnlich nennen kannst.